unsere Zeit rennt. Unsere Geiseln sind Harras vor den Eingängen. Ihr seid Schauspieler, Hunde, die bellen. Doch der Film auf der Straße hat kein Untertitel. Ghetto ist mein Schlägerart. Fick Justin Bieber, Emmerts Grund hat kein Skaterpark. Kurdo, der Junge mit dem Banditruf. Puste den Rauch, der Revolver weg. Lucky Luke, ich ficke dein Sympathie. Hörst du diesen Winterbeat? Deutschrap ist Komik, puh, so wie Mr. Bean. Verschaff mir selbst freie Bahn. 30.12. ist im Irak ein Feiertag. Jungs aus der Gosse, die dein Anwalt bedrohen, tragen umgekehrt das Alpha-Symbol. Ghetto-Flow, Hände hoch, Asabi zum Beat. So wie Battle mit dem Tattoo von Hazrat Ali. Alpha-Jacke, Pelz, Kragen, Nike-Kappe, tiefziehen im Bett, warten, Wenn um 0 Uhr Pitbulls machen, dann gibt es in der Nachbarschaft Blutrache. Alpha-Jacke, Pelz, Kragen, Nike-Kappe, tiefziehen im Bett, warten, Wenn um 0 Uhr Pitbulls machen, dann gibt es in der Nachbarschaft Blutrache. Butterfly im G-Star, Pantol, aggressiv auf Kommando. Ich bin ein Kanake, ich klär selbst meine Sache. Gib mir eine Waffe, ich besteh auf meine Rache. Während Rapper auf dem Splash wie ein Hundkopf nicken, jagen wir Millionäre mit Doktortitel. Fick Rap, meine Jungs hören Michael Jackson, rennen in die Bank mit AKs und Naimun-Masken. Drück die Klinge vom Butterfly durch dein Gucci-Hemd, verdiene mit Musik Geld, FC Bayern Hooligan. Aus den Slums in 50 Grad Hautbräun, Almas, Ghetto-Rap-Cowboys. Komm mal her, Schwuchtel, du willst deinen Stolz messen. Was bringt deine Schutzweste, wenn wir deinen Kopf treffen? Bagdad, Verbrecher, Block sind Bad, Emmerts Grund, Löcher in den Stoppschildern. Alpha-Jacke, Pelz, Kragen, Nike-Kappe, tiefziehen im Benz, warten, Wenn um 0 Uhr Pitbulls machen, dann gibt es in der Nachbarschaft Blutrache. Alpha-Jacke, Pelz, Kragen, Nike-Kappe, tiefziehen im Benz, warten, Wenn um 0 Uhr Pitbulls machen, dann gibt es in der Nachbarschaft Blutrache.